Nach der Teilnahme an der 17. Gipfelkonferenz der nicht pachtgebundenen Staaten in Venezuela kehrte die Delegation der TVRK unter Leitung des Vorsitzenden des Präsidiums der Obersten Volksversammlung Kim Jong-nam am 24. September mit einer Maschine heim. Sie wurde von dem stellvertretenden Vorsitzenden des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der TVRK, Yang Hyung-sob, und den betreffenden Mitarbeitern sowie dem Gesandten der Botschaft der Volksrepublik China in der TVRK, Zhang Sheng-chang, und dem Rat der Botschaft der Russischen Föderation, Andrei Mamajew, empfangen.